Lass mich bitte nicht alleine. Was soll werden ohne dich? Bitte lass mich nicht im Stich. Du warst doch alles, was mir noch blieb. Es warst nur du, der ab und zu den Schmerz vertrieb. Mit dir verliere ich den letzten Halt. Jetzt gähnt der Abgrund düster und übrig. Ich bin allein mit Wahn und Leid und Einsamkeit, Tag aus Tag ein. Gott, warum strafst du mich weiter? Falsch gemacht, aber muss ich denn ewig büßen? War ich denn wirklich so unmoralisch und so verrucht? Sind nicht die meisten so, doch ich bleibe verflucht. Ich hatte alles. Wo ist es jetzt? Das, was mich hielt, hab ich verspielt, zerstört. Fest, schlug es in Stücke mit eigener Hand und hinterließ nur verdorrtes Land. Das, was ich hatte und liebte, ist alles zu nichts verloren.